Jetzt Zechmeier, Gelsenkirchen. Adolf Techtmeier aus Gelsenkirchen, der Ruhrgebietler schlechthin. Ein Mann mit schwerem Dialekt und festen Überzeugungen. Ein Kerl mit Charakter und einigen Macken. Techtmeier ist angenehm. Ich komme aus Gelsenkirchen. Und haben es hier, hier und hier. Elvira Zimmermann, 80.000 Mark Barvermögen, 55 Jahre, sieht aber noch ganz knackig aus. Oh, 55 Jahre? Junge, man will doch mit der Kandidatin auch wissen noch was machen. Wahrscheinlich bin ich ihm zuerst aufgefallen, so sagt er dann später. Und dann waren wir dann, hat man sich verabredet mit Telefon und so. Und dann hat man sich getroffen, ne? Hör mal, Lisbeth, hier ist ein italienischer Professor, nicht? Der hat herausgefunden, dass die nordische Frauen, nicht, oder Deutsche, nicht, wenn sie in Italien so schlimm hinter den Kerle her sind, dass das der Jodgehalt des Wassers dran schuld wäre. Ich habe das Gefühl, dass er nicht sicher war, dass die Schauspielerei ein gutes Auskommen immer bieten würde und dass er sich da rückversichern wollte. Andererseits hat Juristerei ihm aber auch Spaß gemacht. Er hat seinen Vertrag, glaube ich, selbst aufgesetzt und ist damit meistens gut gefahren. Es gibt ein Paragraph 1. Na endlich. Ja, siehst du, ich habe gleich gemerkt, dass sie da hinstellen. Und der ist natürlich eine Wucht. Da habe ich ein neues Angebot bekommen, Gelsenkirchen. Und da dachte ich, oh, Ruhrgebiet, da gehe ich hin. Und dann bin ich da runtergefahren und dann kam er auf die Probe und sofort ging das los. Hör mal, du bist auch von hier weg. Und ja, also, er war so süß. Was haben Sie denn nun von Ihrer Partnerin da für Vorstellungen? Ja, für so Vorstellungen? Sie sollen mir die Dame doch jetzt erstmal vorstellen. Nein, ich meine, wie die aussieht. Also, ich hätte gerne eine Dame, wenn es geht, in blond. Und vielleicht mit so ein bisschen dickere Oberarme, wenn sie die schon mal einfädeln könnte. Dicke Oberarme? Warte, was schämt sich da ja ein bisschen, aber Herr Baron, ich will Ihnen noch sagen, warum. Ich hatte mal ein Käuschen mit einer, nicht? Das hat sich dann hinterher leider zerschlagen, nicht? Und die hatte so wunderbar dicke Oberarme. Und also, die Frau habe ich auch nie ganz vergessen. Ich träume mich heute manchmal auch richtig schräge Sachen von. Ich wusste, dass er eine Freundin hatte und für mich war das klar, dass es nichts war mit uns, ne? Und bis er dann eines Tages sagte, die Ursel Hoffmann, die ist nicht mehr. Naja, und dann hat er mich das erste Mal geküsst, als er sagte, er hätte sich von der Ursel getrennt. Ruthchen hat sich in Jürgen, den alle nur Jü nennen, verliebt. 1952 heiraten die beiden. Jü ist Jungschauspieler. Eigentlich will er ja Jura studieren, aber nach dem Krieg dürfen erstmal die älteren Jahrgänge zur Uni. Damit er nicht in den Bergbau muss, versucht er es mit der Bühne. Erfolgreich. Seine Spielfreude ist unbegrenzt. Aber ist das wirklich der richtige Beruf für ihn? Ich hatte nie das Gefühl, du musst unbedingt nach Berlin oder München oder Düsseldorf oder Hamburg schreien nach dir. Deshalb war ich auch nie ganz gewiss, ob ich in dem Beruf bleiben würde. Wir kommen vielleicht später noch dazu. Ich habe dann doch auch noch geliebäugelt. Ich habe in späteren Jahren sogar noch nebenher mein Jus-Studium absolviert, immer mit dem Gedanken, vielleicht wirst du eines Tages dann doch merken, du kommst nicht so viel weiter und wirst noch Rechtsanwalt oder Schifffahrtsrichter in St. Goar am Rhein. Denn diesen exotischen Richterjob macht sein Onkel. Etwa 30 Kilometer flussabwärts von St. Goar im schönen Koblenz, da wird Jürgen von Manger 1923 geboren. Jülein trifft es gut an. Eine gutbürgerliche Familie. Mama erzieht ihn und den älteren Bruder Ludwig, auch Lufi genannt, und Vater ist derweil als Staatsanwalt am Koblenzer Oberlandesgericht tätig. Eine glückliche Kindheit. Jü wurde Träumerlein genannt, weil er tatsächlich ein sehr zurückgezogener kleiner Junge war, der sich nicht ganz öffnete und eben ein bisschen wie ein Mädchen gehalten wurde, als ob meine Eltern sich damals ein Mädchen gewünscht hätten. Die Familie lebt in ehrwürdigem Hause im Koblenzer Markenbildchenweg. Dass aus dem verträumten Jürgen einmal eine Berühmtheit werden würde, das konnte damals niemand wirklich ahnen. Trotzdem gibt es einen eindeutigen Hinweis, den sich Jü gewiss zu Herzen genommen hat. Gott schütze uns vor Sturm und Wind und vor Gesellen, die langweilig sind. An diesen Spruch hat sich von Manger deutlich gehalten. Wenn er spielte, dann immer mit voller Energie. Und wenn nötig, dann auch mit vollem Körpereinsatz. Aber ist der Arm jetzt nicht genug? Der Arm hat doch jetzt... Soll zwar nicht viel warm. Ach, weil Hitze ist bei uns auch manchmal im Sommer. Die Zeit in Koblenz bleibt Jürgen immer in bester Erinnerung. Bis zur dritten Klasse besucht er hier die Schule und spricht auch den Dialekt der Region, das Koblenzer Platt. Eine Mischung aus rheinischen und hessischen Spracheinflüssen. Deswegen ist es für ihn ein Kulturschock, als die Familie 1931 in den Westen zieht. Ich kam mit 9 Jahren nach Hagen, Tor zum Sauerland, und verstand anfänglich die Jungen in der Schule nicht. Die verstanden mich nicht, sagten, ich spreche ein reines Ägyptisch. Weil die Koblenzer Schengelische war. Und wahrscheinlich hat sich dadurch irgendwie das Ohr überhaupt geschärft für die Eigentümlichkeiten nun des Ruhridioms. Wäre ich drin groß geworden, dann hätte ich gar nichts dabei gefunden. Und es wäre nicht zu Techtmeier gekommen. Aus dem verträumten kleinen Jü wird bald der Star der Schule. Denn Jü hat nicht nur schnell gelernt, so zu reden wie die anderen. Bald imitiert er auch die Lehrer seiner Penne in Perfektion. Noch so ein wichtiger Schritt auf Jürgen von Mangers Weg zur Bühne. Eines Tages erschien unser Direktor in der Schule und sagte, das Stadttheater hat angerufen, die bringen da Wilhelm Tell und haben nicht genug Leute. Und wir sehen das auch in unserem Jugendring, also wollen wir doch nicht so sein und denen helfen. Wer da mitmacht, kriegt auch 2 Tage frei für die Haupt- und Generalprobe. Haben natürlich alle Finger gehoben und alle wollten mitmachen und wir wurden jetzt aufgeteilt in biedere Landleute oder Gesslersche Reisige. Und das war nun mein erstes großes Erlebnis. In der Obersekunda, in der Unterprima, war auf jeden Fall schon Statist und meine Mutter hat Blut geschwitzt, denn er war kurzsichtig, musste in AIDA beim großen Tross mitmachen und sie fürchtete, er könnte eine Stufe im Theater übersehen und fallen. Es ist nicht passiert. Doch schon bald ist Schluss mit der Statisterie, der Zweite Weltkrieg. Jürgen bekommt Abitur und Marschbefehl gleichzeitig. Er ist Fernmelder und auch hier lernt er Figuren kennen, die er später auf der Bühne verarbeiten wird. Ich erlebte Leute, die sprachen ganz fein, nicht wahr? Die sprachen so, dass man nicht wusste, sind sie es jetzt selber oder ist es ihre Tante Adele? Und dann saß ich den ganzen Tag am Klappenschrank und hörte die Gespräche mit. Und da waren manchmal ganz hohe Stabsoffiziere, die diese Diktion beim Sprechen hat, die sagen, ja, Tagchen, sowieso, wie geht's, ja, komm, ja, der Ami, der pflanzt uns da wieder ganz schön was hin, nein, Hilfe brauchen wir noch nicht, aber kommen Sie doch mal rüber zu mir, ja, es gibt auch einen guten Cognac, ich habe, ja, ein Französisch, ja, hören Sie, natürlich. Er hat beim Ostfeldzug dieses Abzeichen bekommen, rot, weiß, blau, den Gefrierfleischorden, weil er sich als Funker ausgeschickt, eine Strippe zu reparieren, vor Moskau die Füße erfroren hat. Und die wurden dann im Lazarett in Habelschwert erfolgreich wieder zusammengepflegt. Endlich Frieden und Jürgen von Manger darf auf die Bühne. Das Hagener Stadttheater. Hier sammelt der Jungschauspieler Erfahrung. Er ist 22 Jahre und arbeitet, ohne jemals eine Schauspielschule von innen gesehen zu haben. Das fehlende Training holt er einfach in der Freizeit nach. Und dann haben sie quasi eine Szene gemacht. Also, guck mal da oben, da ist der Kleine, der wieder. Dann guckt der ganze Straßenmann nach oben. Und dann sagt er, nee, das ist er nicht, sagt der andere Kollege. Und sie machten aus dem Stegreif Szenen, die waren so süß. Ich habe damals immer nur mich das geniert, wenn ich dabei war. Aber dann fand ich so lustig. Und wir haben ganz herzlich gelacht, weil die Leute dann immer wieder fasziniert waren von der Suggestion, die er hatte. Ne? Naja, und diese Suggestion hat dann auch auf mich gewirkt. Bei entsprechenden Gelegenheiten. Erwonnen. Jetzt! Auf der Welt gibt's viele schöne Sachen. Die dem Menschen Spaß und Freude machen. Und des Lebens schöne Seiten. Viele Freuden, groß und klein. Es kam so aus ihm heraus. So einfach und so komisch und wunderbar. Wunderbar findet Jürgen von Manger das Leben im Revier. Er spielt in Gelsenkirchen und später am Bochumer Theater. Das Ruhrgebiet ist damals noch schwarz-weiß, kein wirklich schöner Platz. Hier wird mal locht bis zum Umfallen. Es ist laut und dreckig, dabei aber gleichzeitig auch komisch. Jeden Tag ein neuer Spruch. Für die Kollegen gibt von Manger in den Pausen den Mann aus dem Revier. Den kriegt er verdammt echt hin. Der Beweis, der nun folgende Originalton eines Kumpels, dessen Zeche geschlossen wird. Das hätte auch ein Monolog von Techtmeier sein können. Jetzt wollen wir uns mal nach über 40 Jahren die Schuhe zum letzten Mal aufziehen. Denn bei uns auf der Zeche ist dann doch Schluss demnächst. Naja, über 41 Jahre haben sich jede Schuhe ausgezogen, angezogen, Kleider ausgewechselt und dergleichen. Und jetzt haben wir uns doch dauernd jeden Freitag in der Waschkau baden können. Das ist jetzt auch vorbei. Trotzdem müssen wir jetzt eine andere Stelle suchen. Und da habe ich mir vorgeschlagen, ich gehe nach Werder, nach der Badeanstalt, da habe ich nur 3 Minuten zu laufen. Da kostet es 30 Pfennig. Das genügt auch. Denn so viel Dreck hat man ja nicht mehr am Leibe dran wie früher. 2 Fehler in einem Bild. Jü ist weder Raucher noch ein Kumpel von der Zeche. Aber beides könnte eben stimmen, weil er es glaubwürdig verkörpert. Weil er ja ein Unikat war, aber sowas von Unikat. Ja, er beobachtet die Menschen und bleibt selber neutral, wenn man so will. Ne? Er hält auch keinen Spiegel vor oder er sagt, guck mal, so seid ihr. Sondern er bleibt der Mensch, den er interpretieren will. Oder er interpretiert, er empfindet ja mehr mit ihm. Es gibt auch Leute, die sagen, der Mensch ist überhaupt nichts wert. Nicht? Oder Tiere sind viel wertvollere Menschen. Nicht dieser eine da. Wie heißt er im Fernsehen, nicht? Mit dem Affe auf der Schulter. Dieser Dr. Grimek, nicht? Der hat doch immer dieses schöne Mitleid mit den Tieren, nicht? Ja, das ist eigentlich ein wunderbarer Beruf, nicht? Wenn du überlegst, der widmet sein ganzes Leben den Tieren und lebt dann da richtig von, ne? Ganz schön. Er hat nicht die Sprache hier erfunden, aber das Mangern war ein bisschen überhöht. Ja, also sprechen tun die Leute ja meist hier so. Aber was, wie er das so hingebracht hat, es war immer, wir haben uns schief gelacht. Und trotzdem, obwohl er als Theaterschauspieler ganz ordentlich leben kann, traut er dem eigenen Erfolg nicht. Er studiert zur Sicherheit weiter Jura in Münster und Köln. Vielleicht wird das ja doch noch mal was mit dem Job als Schifffahrtsrichter in St. Goa. Auch wenn die Entscheidung für die Bühne längst gefallen ist. Meiner Frau zuliebe habe ich immer gesagt, Charakterkomiker. Das klingt dann ganz klein bisschen gehobener. Und der Charakterkomiker arbeitet auch fürs Radio. Dem Schulfunk und diversen Hörspielen leiht er seine Stimme. In den Aufnahmepausen macht er wie immer für die Kollegen den Kumpel von nebenan. Ein Toningenieur schneidet heimlich mit. Der Beginn einer großen Karriere. Während im Fernsehen in der Silvesternacht 1961-62 die übliche Nummernshow läuft, sendet das NDR-Radio den Schwiegermuttermörder. Einen Sketch, den Jürgen von Manger aus seinen zahllosen Improvisationen zusammengeschrieben hat. Ich möchte eine Mitteilung machen, hier, für den Gericht. Ja, also wie gesagt, ich möchte es den Gerichten mitteilen, dass mir diese Untat leid tut. und dass ich versuchen will, durch ein schönes Leben die Schwiegermutter wieder gerade bügeln. Dass das schön alles wieder am Klappen kommt. Sie kamen also von der Arbeit in Ihre Wohnung und wer war da? Ja, wer war da? Also meine Frau? Ja. Die war nicht da. aber meine Schwiegermutter, also kann man beinahe sogar sagen, die war anwesend. Ja, und was ist dann passiert? Dann hat sie mich beleidigt. Alten Sausack. War sie dran, die Bahnhofspenner. Diese ganze Ehrensachen. Ja, und Sie, wie haben Sie sich verhalten? Ich hab gesagt, hör mal zu, das ist doch nicht schön von dir. Nee, und hab gesagt, sie soll Mensch bleiben. Nicht? Ja, es steht doch einwandfrei fest, Ihre Schwiegermutter hatte ein Brotmesser im Leib. Ja, hinterher! Ja, ne, ehrlich, also das Brotmesser... Hatte sie bei ihrer Beleidigungen? Ja, und wie ging es dann weiter? Da weiß ich auch nicht, sie lag so vor mir. Und ich dachte auch, ob die Dame wohl tot ist. Und dann habe ich gehorcht bei ihr an der Brust alles und machte ich die Feststellung. Also war schon nichts mehr los, ne? War sie doch schon über ein Jahr da. Also weiter, was haben Sie dann gemacht? Dann habe ich sie im Keller getragen. Dann habe ich sie gesägt. Was haben Sie? Na, weil unser Bollerwagen, ich machte die Feststellung, dass sie doch nicht so schön drauf passte. Und ich hatte ja den 3 Fuhren, ne? Dann habe ich sie im Rhein-Herne-Kanal. Da war sie weg, ne? Und also überhaupt, ich schließe mich den Ausreden meines Verteidigers an. Sie sind eine Radioentdeckung, eine Hörfunkschönheit, ja. Herr von Manger. Wie kam es, dass das deutsche Volk zu einem Massenverehrer von Jürgen von Manger geworden ist? Dankeschön. Hier im Kölner Funkhaus waren meine Storys auch bekannt. Die Profis von Funk und Theater freuten sich aber vornehmlich über die bisschen makabren Titel Delinquentenzelle, den Schwiegermuttermord mit der dreigeteilten, dreifach zersägten Schwiegermutter. Und das fanden sie nur wunderschön und belachten es kräftig, aber sie sagten, wie sollen wir das an den Hörer bringen? Wie sollen wir das garnieren? Das ist ja doch ein bisschen arg von makabrem Hintergrund. Man muss da doch Mensch bleiben und wie gesagt, dass man die alten Leute da doch schon mal leben lässt. Na ja, sicher, das ist ja selbstverständlich, dass man auf Fußgänger immer Rücksicht nehmen muss. Überhaupt muss ich immer in den Straßenverkehr, muss ich denken. Die alte Oma, die vor mir hergeht, es könnte ja meine Mutter sein oder mein kleines Töchterchen. Und das will man auch nicht, dass die einfach totgefahren werden. Oder könnte meine eigene Frau sein. Das heißt, ne, ich lebe ja in Scheidung, nicht? Deshalb wäre die Sache da nicht ganz so schlimm. Ne, kommen Sie, ne, nicht aufschreiben Sie. Ne, das ist nur so rausgeflutscht, nicht? Das will ich nicht. Weil die ist ja trotzdem noch ein Menschenleben. Er war gerne Techtmeier, nämlich wenn es irgendwo so, ich spreche jetzt mal von einer Gesellschaft, ne, wo wir privat mal miteinander zusammensaßen. Und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann wechselt er rüber in die Techtmeier-Rolle. Und er kennt den Effekt, den er jetzt hatte, ne? Und dann kann er dann die Schwierigkeiten, die er selber mit sich hat, vielleicht weil sich zu artikulieren oder so, dann kann er sich besser ausdrücken. Und die Leute sind gleichzeitig orientiert und gleichzeitig amüsiert, so denke ich. Ich also in aller Öffentlichkeit weise ich es zurück, dass ich frei erfunden bin. Und dass meine Intimsphäre keine Ähnlichkeit hat mit lebenden Personen. Und so habe ich persönlich, den ich ihn ja so lange schon kenne, habe ich immer empfunden, dass auf der Bühne, und da war er auch am liebsten, originaler war als im Fernsehen. Als Schauspieler kommt er nur noch selten zum Einsatz. Eines der wenigen Beispiele ist eine Inszenierung über das Innenleben des Fernsehens. Da spielt er überzeugend den Intendanten eines TV-Senders. Und der fürchtet sich vor dem unerwarteten Besuch des Ministerpräsidenten. Haben wir denn irgendetwas gemacht, Caro? Nein, wirklich, wir haben nichts gemacht. Haben wir Man vergisst sowas ja gelegentlich oder unterschätzt die Dringlichkeit. Haben wir denn irgendetwas nicht gemacht, was von mir als Intendant da irgendwie erwartet werden konnte? Ja, wirklich, wir haben alles gemacht. Na, was will er denn dann von mir? Ich weiß es nicht. Haben Sie Ihre Tabletten genommen? Ja, aber irgendwie, Sie wissen, Caro, nur im äußersten Notfall. Mehr Tabletten darf ich nicht. Okay, bitte. Nur im Notfall. Natürlich. Ach, warum? Warum geht von Ihnen so eine Kraft aus, Caro? So eine Kraft. Bei mir rieselt sofort. Es durchrieselt mich richtig, durch und durch. Ihre Ruhe und Ihre Menschlichkeit, Ihre Ausgeglichenheit und alles. Auf der Bühne war er selber, deshalb der Erfolg auch der direkte, so meine Interpretation der Dinge. Mit dem Händedruck übertragen wir Gefühle von Mensch zu Mensch. Stolz! Demut. Herzlichkeit, das ist dieser sogenannte Pastorenschüttler. Deckhand ist unten, die Greifhand und die Deckhand immer oben. Das war also auch so eine Sache, wo Jürgen, was typisch Jürgen war. Er zahlte Kirchensteuern, wir hätten uns einen eigenen Bischof leisten können. Solche Kirchensteuern zahlte der. Da habe ich gesagt, bist du verrückt? Und ich zahle keine Kirchensteuern. Doch es gibt auch angenehmere Themen im Hause von Manger. Das ist Monika, Jürgen von Mangers kleine Nichte. Sie ist die Tochter von Bruder Horst und wird immer der Liebling von Onkel Jürgen bleiben. Monika kommt 1967 auf die Welt. Die Ehe von Ruth und Jürgen bleibt ohne Kinder. Szenen wie diese nimmt sein Bruder Horst mit der Super-8-Kamera auf. Und sie zeigen einen gerührten Familienmenschen. Mit unserer Tochter hatte er hinterher ein sehr nettes Verhältnis. Wir haben ein sehr nettes Bild von ihm mit unserer Tochter Monika und die liebte ihn auch. Aber ganz viel hatte er für Kinder nicht übrig. Er konnte mit ihnen nicht kommunizieren, wie man heute sagt. Mit ihm konnte er auch noch nicht kommunizieren. 1969, da hat er den kleinen Markus auf dem Arm. Auch ein Kind von Bruder Horst. Jürgen von Manger ist diesmal der stolze Taufpate. Die Familienfeiern, das sind die seltenen Gelegenheiten, bei denen sich die drei Brüder noch sehen können. Lufi, der Älteste, ist bei der hessischen Landesregierung. Horst ist Oberstudienrat und Englischlehrer in Hagen. Sein Haus ist so etwas wie der Familienmittelpunkt. Er hat fast jedes Weihnachten hier bei uns verbracht. Das war schön, aber es waren Kurzbesuche. Und als ich hier das Fertighaus baute, da war er dabei und sagte mir selbstverständlich, ich unterstütze dich dabei. Wollte an für sich, dass ich meine geerbte Wohnung zu Geld machte. Und dann brauchst du hier überhaupt keine Sorge mehr zu haben, dass du die Zahlungen nicht leisten kannst. Als ich ihm aber klar machte, eine Immobilie verkauft man nicht, sagte er, in Ordnung, dann gebe ich dir was. Und er hat mir dann einen schönen Batzen Geld gegeben, den ich aber auf Helle und Fälle zurückgezahlt habe. Eine der wenigen Aufnahmen vom Privatmann von Manger. Er ist nur noch selten zu Hause. Das Fernsehen hat ihn entdeckt. Er bekommt Sendungen, die eigens auf ihn zugeschnitten sind, so wie Techtmeyers Reisen. Und dann gibt für Schottland ein Prinzip. Umfahren, anhalten, aussteigen, begucken, schön finden und weiterfahren. Und um gleich noch ein Missverständnis an den Mann zu bringen, wenn Sie hier einen richtig schönen Erholungsurlaub machen wollen, dann fahren Sie am besten gleich nach Spanien oder an der Adria. Weil in Schottland wird sie ja nichts weiter geboten als wie ja, Schottland. Ne? Nichts pauschal, nichts inklusive. Nicht? Hier müssen sie ganz alleine amüsieren. Sie müssen sogar selber entscheiden, worüber sie amüsieren wollen, nicht? Oder können. Weil sehen Sie ja selber, nicht? Das Land besteht meistens aus Umgebung. Naja, die kann man eben nur mit den Augen vernaschen. Ne? Der Reviermensch unterwegs. Die Geschichten dazu schreibt Joachim Röhring. Nur manche Abenteuer in der Fremde sind völlig ungeprobt. Es war ihm gesagt worden, es kommt dir jetzt der Komparser entgegen. Und du musst jetzt aber nicht gleich rüber, sondern der weiß Bescheid, wir wollen ja einen Beinahe-Crash haben. Und er hat die Brille abgenommen und ist gefahren und es kam ihm, wie versprochen war, einer entgegen in einer kurvigen Gegend. Und der hielt verdammt lange auf ihn zu. Und im letzten Augenblick ist der dann weggefahren auf die andere Seite, hat die Fahrbahn gewechselt und dann stellte sich heraus, dass dieses nicht der Komparse war. Der stand noch immer an seinem Einsatzort mit seinem Wagen und der auf Tichtmeier zugefahren war, auf den Manger. Das war ein echter Schotte. Er sagte immer, da bin ich zum zweiten Mal geboren worden. Tichtmeier erobert sich ferne Welten. Wie die meisten Deutschen in den 60er und 70er Jahren. Die üblichen kleinen Katastrophen und Missverständnisse, alles inklusive. Dazu wird die Bühnenfigur Tichtmeier gefühlvoll ins Fernsehen verpflanzt. Ich habe diese Figur, die es gab, fürs Fernsehen möglich gemacht, in den Bereichen, die mir angeboten waren. Also das waren die Reisen. Herr Doktor, mal eine Frage vorweg. Sie sind doch im Zimmerpreis mit inklusive, ne? So Vollpension, Fangopackung und Massage und einmal Arzt. Das habe ich nämlich schriftlich. Die Substanz kam von ihm und ich habe natürlich nichts, also er brachte praktisch die Klaviatur mit und ich habe da ein bisschen mit drauf umgeklimpert. Nee, unter die Umstände mache ich die Badehose lieber an. Aber No ist eine schöne Geschichte gewesen, wie er da das ist vielleicht die nachdenklichste Geschichte, wie er da in dem Schlamm liegt und darüber Zeit hat, über sich und die Familie zu Hause nachzudenken. Ach du, so muss ich einen Kalbsrollbraten fühlen am Sonntag um 10:30. Jetzt liegt man so da, kann sich nicht rühren. Ja, 20 Minuten, sind eben 20 Minuten und das zieht sich ganz schön. Ja, kann man nichts weiter machen als sich Gedanken, zum Beispiel, ob die den Lottoschein auch abgegeben haben zu Hause. Ich hatte noch extra im Küchenschrank gelegt. Könnte sein, aber wäre schon seit vorgestern Millionär und weiß es noch gar nicht. Ja, aber vielleicht besser nicht, weil wenn man so reich ist und hätte einen Feind, der weiß, dass man hier ist, kommt hierher, kippt heimlich eine Tüte Zement im Fango. Und diesen Schnellbinder, das wäre direkt eine Mordsidee. Oder Mordidee für diesen Alten im Fernsehen. Der letzte Fango, müsste das heißen. Er neigte gelegentlich zur Hypochondrie. Er reiste mit einer Aktentasche voller Medikamente. Und wenn er seinen Pilutschki aufmachte, Pause beim Essen oder so, und das alles einnahm, was drin war, das war schon ein Abenteuer. Weiß nicht, ob das alles echte Medikamente waren oder ob da viel Placebos dabei waren, aber jedenfalls, das brauchte er. Und falls Sie der Schwester sind, ich habe hier, hier und hier. Ne? Er hatte ganz viele Tabletten. Also die Apotheke ist an ihm reich geworden, hätte ich bald gesagt. Also er aß gerne Tabletten, er nahm gerne Tabletten, weil er dann suggestiv dachte, die haben den Effekt, das was auf der Packung oder was auf dem Beipackzettel steht. Und das war eben auch nicht richtig. Ne? Für eine Gesundheit, ne? Ach, wissen Sie? Gesundheit und Krankheit haben ja eines gemeinsam. Beides ist viel Einbildung. Tichtmeier kommt richtig rum in der Weltgeschichte. So geht's unter anderem zum Andenken-Shopping nach Soho. Mitten rein in Londons wilde Popszene. So kleines Mitbringsel soll das sein. Ja, also klein, also die Dame, die ist groß Format. Ne? Oh, hören Sie mal, Moment mal. Ich glaube, ich hab was. Junge, das soll nämlich nur als Andenken für unsere Mama. Hätten Sie nicht so Hotpants Größe 54? Ich habe manchmal gemotzt, ne, weil er dann lange unterwegs war und ich war unter. Und dann haben wir uns zufällig mal in Herne getroffen. So, das war dann auch manchmal. Ne, und dann hat man sich viel zu erzählen gehabt. Ne? Bis mitten in den wilden Westen reichen Tichtmeyers Ausflüge. Hier beim Ritt durch die Wüste auf einem Gaul namens Bronco. Die Mütze ist dabei stets an der richtigen Stelle. Das Original hat er übrigens aus einem Hamburger Souvenirladen. Es behütet ihn auch bei Bratofentemperaturen. Der Wallach dagegen funktioniert weniger gut. Nein! Ja, du Hauler, wo willst du denn jetzt hin? Bleib da in der Reihe, Bronco! Du musst doch mal Mensch bleiben! Du sollst wohl die anderen auch! Wo willst du denn jetzt hin? Hör mal, du. Meine, jetzt ist ja nichts los im Wilden Westen, ne? Moment! Aber stell dir mal vor, nicht vorne brennt die Prärie über unseren Sandsturm. Von hinten kommen die Comanchen, die haben ihren Kriegsbeil ausgegraben. Und dann fängt so ein Gaul am Saufen an. Nicht bloß, weil hier zwischen den Kaktusse so eine Badewanne rumsteht. Ah, Junge, also für mich ist das nur eine einzige Enttäuschung, aber kein Pferd. Widomaker, ich pass mal auf, dass du kein Hamburger wärst. Der Sieger ist immer der naiv und so ist, ne? Das ist, und die anderen, die haben die Hybris, die er nicht, die er niemals verkörpert hat. Sanfter Tichtmeier-Tourismus auch in Südostasien. Mitte der 70er geht's nach Thailand. Tichtmeier schaut bei Sitten und Gebräuchen diesmal ganz genau hin. Noch ist Thailand ein exotisches Reiseziel, von dessen Reizen jedoch schon wilde Gerüchte kursieren. Tichtmeier in Gefahr. Du bist doch noch ein junges Blut. Ich bin zwar auch erst in meine besten Jahre, ist klar. Aber pass auf, ich bin schon gebunden. Es gibt schon eine andere Frau in mein Leben. Besonders bei uns in der Küche. Deshalb lass uns lieber ein guter Freund bleiben. Da hast du mehr von, als wenn ich hinterher Heimweh krieg. Ach ja, ich weiß, das ist schwer, aber du, pass mal auf. Ich sag dir jetzt was. So was habe ich noch nie zu meiner Frau gesagt. Vergiss mich als Mann. Ich war nur ein schillernder Schmetterling, der einen Flügelschlag lang deine Blüte gestreift hat. Im Morgen trägt mich der Wind schon wieder, oh Junge, bis zum Flughafen Düsseldorf. Er war also Kosmopolit und er war nirgendwo zu Hause, irgendwo. Das heißt, doch in Herne war er gerne. In Herne war er gerne. Das Ruhrgebiet bleibt Jürgen von Mangers Lebensmittelpunkt. Nicht München, nicht Berlin oder Hamburg, so wie bei vielen anderen TV-Stars. Nein, Herne am Hölkeskampring, das Haus der von Mangers. Von hier aus geht es mit dem Auto auf Tourneereisen oder zu Fernsehauftritten. Die schöne Gemütlichkeit und das Ruhen in sich selber war da ein bisschen weg. Das wird Rutchen auch gesagt haben, ne? Dass er dann. Und dann will man auch, wenn man schon so berühmt ist, will man auch jedes Angebot annehmen und nicht sagen, ich kann nicht, dann ist gleich aus. Dann heißt es auch, der kann ja nicht, der hat keine Zeit. Und dann nimmt man alles an und es bringt ja auch viel Geld, aber es ist anstrengend. Tichtmeier überall. Er hetzt von Auftritt zu Auftritt. Auch die Reisen fürs Fernsehen sind anstrengend. Ein hektisches, ein ungesundes Leben. Ich war gerade unterwegs, geschäftlich. Ich glaube, ich war in Süddeutschland irgendwo. Und wir wussten immer, wo wir waren. Da hat er mich angerufen. Ich habe ihn angerufen, weil ich wusste, er ist zu Hause. Und dann sprach er so eigenartig. Ich sage, hast du ein Fläschchen Wein getrunken? Nein, sagte er. Hast du gerade geschlafen? So sprach er, als wenn er gerade aufgewacht wäre. Nein. Ich sage, soll ich kommen? Weil ich dann schon ahnte, dass irgendwas ist. Und dann sagt er ja. Also nein und ja konnte er sagen. Und dann bin ich ins Auto und bin so gefahren wie noch nie. Jürgen von Manger erleidet einen schweren Schlaganfall. Ich war in kürzester Zeit zu Hause. Na, und dann lag er angezogen auf dem Bett. Und ich sage, wo wolltest du verreisen? Wolltest du weg? Ja, ich hatte einen Termin in Braunschweig. Na gut. Und ich sage, du sprichst so eigenartig. Da sprach er schon ganz, so wie ich heute, würde ich sagen. Ruth packt ihren Jürgen ins Auto und fährt mit ihm zum Marienhospital, das am anderen Ende der Straße liegt. Als wir ankamen im Krankenhaus, er konnte also noch laufen. Und unten an der Pforte stand ein Rollstuhl. Da hat er gesagt, nein, das ist nicht für mich, hat er gesagt. Da gehe ich nicht rein. Und dann hat der Pfleger, der dabei war, gesagt, doch, Herr von Manger, gehen Sie rein. Naja, und dann hat er doch dem gehorcht und hat er sich reingesetzt, sagte, das ist komisch, er wollte nicht krank sein. Naja, und dann kam er zum Professor und der hat dann eindeutig diagnostiziert, dass es ein Schlaganfall ist. Er hatte die Schwierigkeiten mit dem Gehen, er hatte Riesenschwierigkeiten mit dem Sprechen und trotzdem, wenn man ihn fragte, wie geht's, er nahm viel Logopädiestunden, viele, und hat nie aufgehört, sich eben heilen zu lassen, ja, und es blieb aber auf einem und demselben Stand praktisch, fragte man, wie geht's denn? Das kommt alles. Und dann aber langsam. Ja? Und er wusste genau, dass Schluss war. Und das bei jemandem, der von der Sprache gelebt hat, das zu akzeptieren, haben wir riesig groß veranschlagt und ihn bewundert dafür, ja. Wenn er am Tag mal auf die Erde fiel, dann habe ich den Nachbarn herholen können. Der ist dann gekommen und hat dann geholfen. Aber nachts wollte ich die Leute nicht wecken. Ne? Aber wir haben es beide geschafft, dieser Hauruck. Und dann hatte er nicht die Möglichkeit, weil er rechts ganz ohne Gefühl war. Aber wir haben es dann zusammengekommen. Nach dem Schlaganfall tritt Jürgen von Manger nicht mehr öffentlich auf. Er zieht sich zurück. Doch die Erinnerung an ihn bleibt. Für viele ist es ein warmes Gefühl und gehört einfach zur Welt aus den 60er und 70er Jahren. Deswegen werden seine Filme und Sketche regelmäßig wiederholt. Die Figur Techtmeier wirkt aber noch weiter in die Gegenwart. Eine ganze Riege von Revierkomikern bezieht sich mehr oder weniger auf ihn. Denn er war der Erste, der mit dem Kohle-Slang auf die Bühne gegangen ist. Und auch heute noch gibt es ihn, den rüstigen Revierrentner mit Mütze. Nur hat der Rentner von heute deutlich an Tempo zugelegt. Heute Nacht, ne? Also ich wachte auf und verspürte auf einmal einen unheimlichen Druck. Ja, aber jetzt nicht an der Blase, ne? Das passiert mir ja jede Nacht mehrmals, sondern ein Druck am Körper, ne? Also vornehmlich im Brustbereich. Ja, das strahlt aber auch bis im Arm rein, ne? Ja, da fiel mir ein, was sie immer alle gesagt hatten. Wenn du mal einen Druck auf der Brust hast, bis im Arm rein, und es ist nachts zwischen 2 und 3, ne? Und du bist ein Mann und bist in der Risikogruppe von satt in der 50er, dann sagt die Statistik Herzinfarkt, ne? Ja, ich guck so nach der Uhr, ja, etwa 2 bis 3. Ja, und ich fühlte mich als Mann satt in der 50er. Da war mir klar, Herbert, die Boten des Todes stehen an deine Pofe, ne? Ja. Für viele ist Herbert Knebel der legitime Techtmeier-Nachfolger. Auch wenn das Knebel bzw. Lykow oder besser alle beide ganz anders sehen. Da habe ich mir die Brille besorgt und die Kappe, ob sie es glauben oder nicht, die lag zufällig da im Proberaum rum. Und die habe ich mir dann aufgesetzt, ne? Und da habe ich überhaupt nicht an Jürgen von Manger gedacht. Aber die Kritiker, die mich dann auf der Bühne gesehen haben, die haben gesagt, hör mal, das ist doch wie Adolf Techtmeier, ne? Ja, aber der spricht ja ganz anders, ne? Der hat immer so gesprochen, ne? Der Techtmeier, ne? Und dann hat, glaube ich, mit dem Knebel erstmal so nicht viel zu tun. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch heute noch ein großer Fan von Jürgen von Manger. Du, sag mal, Lisbeth, wo haben wir eigentlich hingeguckt, wenn es noch kein Fernsehen gab? Kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen heute, ne? Über 8 Jahre lebt von Manger mit den Folgen des Schlaganfalls. 1994 aber verschlechtert sich sein Zustand dramatisch. Wieder ein Schlaganfall. In München hat er einen und dann zu Hause auch. Und dann haben wir natürlich sofort, sind wir wieder ins Marienhospital nach Herne Hölkesgarnbrink. Und da war er dann im letzten Vierteljahr, war er dann im Krankenhaus. Guten Abend. Na, wollen Sie jemanden besuchen? Jawohl, Frau Oberschwester. Ich wollte einen besuchen. Wen denn? Ein Kranker wollte ich besuchen, auch schon mal ein bisschen gute Besserung wünschen. Die ihn ein bisschen aufheitern, dass er da quasi auch nicht sein Leiden ihm dann doch mehr Freude macht. Er war ein Liebhaber von AIDA, vom Triumphmarsch in AIDA. Das war ja das, wo er als Statist vielleicht die Treppe runtergeflogen wäre. Und an seinem letzten Lebenstag waren wir, glaube ich, in Herne. Er lag im Bett, hatte Kopfhörer auf und hörte sich, wie uns gesagt wurde, stundenlang AIDA an. Das gab ihm nochmal das, was er gerne wollte, was er schön gefunden hatte, wofür er gelebt hatte. Ich war da so am Warten, ne, der Gedanke ein bisschen nach innen gekehrt. Ich ließ ich diesen verschiedenen nochmal an meinem geistigen Auge vorbeiziehen. Ne, so. Ah, und wir hatten für ihn auf der Vereinskasse anständig umgedreht, nicht, weil wir da nicht lumpen lassen wollten. Und der Ellersieg, ne, der hat den Kranz vereinseitig abgeholt. Weißt du, was er von da oben alles erkennen kann? Ja, wenn er Brille dabei hat, vielleicht. Komm, lass mal die Schleife gucken. In Stillleben? Was meinst du? Man muss ja nicht heißen, im Stillleben beides Wehenfall. Oder zweimal Wehenfall. In Stillleben gedenken. Ja, aber in Stillem, das ist halb wem und halb wen. Das weiß ich nicht, oder? Das habe ich auch bei unserer Vita anders gelernt, bei meinem Enkel. Ne? Aber das merkt auf die Entfernung. Hast du auch wieder recht. Was wissen wir von der Orthographie in der Ewigkeit? Orthographie und Ewigkeit. Jürgen von Manger hat es bis ins Lexikon geschafft. Zu mangern, das bedeutet so zu reden, wie es Jürgen von Manger als Techtmeier kultiviert hat. Und nicht nur das. Macht ihn unsterblich. Nicht alles Gute, nicht? Und wir sind ja nicht aus der Welt, nicht? Sehen Sie mal zu. Ja, und schönen Gruß auch, ne? Ich glaub, ihr könnt den Nachspann schon mit anfangen.